Dunitschka wusste nicht, wie sie sie davon abhalten sollte. Abgesehen von der Gefährlichkeit solch eines verzückten, krankhaften Zustandes war es ja möglich, dass jemand sich an den Namen Raskolnikow aus der Gerichtsverhandlung erinnerte und darüber redete. Pulcheria Alexandrowna hatte sogar die Adresse der Mutter von den zwei bei der Feuersbrunst geretteten Kindern erfahren und wollte sie unbedingt aufsuchen. Schließlich stieg ihre Unruhe aufs Äußerste. Zuweilen begann sie ganz plötzlich zu weinen, wurde bettlägerig und fantasierte im Fieber. Eines Morgens erklärte sie, dass nach ihrer Berechnung Rodja bald zurückkehren müsse, dass sie sich erinnere, wie er beim Abschied selbst erwähnt habe, dass man ihn nach 9 Monaten zurückerwarten solle. Sie begann alles in der Wohnung in Ordnung zu bringen und Vorbereitungen zu seinem Empfang zu treffen, begann das für ihn bestimmte Zimmer, ihr eigenes, zu schmücken, die Möbel zu putzen, Vorhänge zu waschen und aufzuhängen und dergleichen mehr. Dunja war sehr besorgt, schwieg aber und half ihr sogar, das Zimmer für den Bruder herzurichten. Nach einem unruhigen Tag, der in ständigem Fantasieren, in freudigen Träumen und Tränen verging, erkrankte sie in der Nacht und lag am anderen Morgen bei hohem Fieber im Delirium. Ein Nervenfieber war ausgebrochen. Nach 2 Wochen starb sie. In den Fieberfantasien hatte sie viel geredet, und man musste daraus schließen, dass sie bedeutend mehr von dem schrecklichen Schicksal ihres Sohnes ahnte, als man angenommen hatte. Raskolnikow erfuhr lange nichts vom Tod seiner Mutter, obwohl er schon seit seiner Ankunft in Sibirien mit Petersburg in Briefwechsel stand. Sonja vermittelte die Briefe und empfing auch pünktlich jeden Monat eine Antwort aus Petersburg. Sonjas Briefe erschienen Dunja und Rasumichin zuerst etwas trocken und unbefriedigend. Doch bald fanden beide, dass man nicht besser schreiben konnte, denn aus diesen Briefen erhielt man zu guter Letzt doch eine ganz genaue und klare Vorstellung vom Schicksal des Bruders. Sonjas Briefe waren erfüllt von der alltäglichen Wirklichkeit, von der einfachsten und klarsten Darstellung der ganzen Umgebung Raskolnikows im Zuchthaus. Es gab dabei weder eine Mitteilung ihrer eigenen Hoffnungen, noch Zukunftsträume, noch Beschreibungen ihrer Gefühle. Anstatt zu versuchen, seine Stimmung oder überhaupt sein ganzes Innenleben zu erklären, beschränkte sie sich auf Tatsachen, das heißt auf seine eigenen Worte, auf genaue Mitteilungen über seinen Gesundheitszustand, auf die Wiedergabe seiner Wünsche bei ihren Besuchen, seine Aufträge und ähnliche Dinge. Alle diese Nachrichten wurden mit der äußersten Ausführlichkeit wiedergegeben. Das Bild des unglücklichen Bruders trat schließlich anschaulich hervor, zeichnete sich deutlich und klar ab. Hier konnte es keine Irrtümer geben, denn es war da nichts außer einfachen Tatsachen. Aber Dunja und ihr Mann konnten aus diesen Nachrichten doch nur wenig Erfreuliches herauslesen, besonders im Anfang.